Kapitel 06. Das wahre Evangelium der Heilung. Als ich eines Tages Hebräer 8, 6 las, wo es heißt, wir haben einen besseren Bund mit besseren Verheißungen, kam mir der Gedanke, wenn wir einen besseren Bund haben, müssen wir zumindest das Beste von dem haben, was unter dem alten Bund verfügbar ist. Als ich mir das ansah, was unter dem alten Bund möglich war, war ich erstaunt, es klang tatsächlich besser als das, was in unseren modernen Gemeinden gepredigt wird. Unter dem alten Bund war das Versprechen der Heilung einfach, wenn du tust, was ich dir sage, wirst du nicht krank, hast keine Fehlgeburten, bist nicht unfruchtbar und stirbst nicht jung. Das klingt doch ziemlich gut, oder? Und doch haben wir etwas Besseres als das, was die Israeliten unter dem alten Bund hatten. Was könnte besser sein? Mach dich bereit, denn es wird die Art und Weise revolutionieren, wie du dein Leben siehst. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen Adam hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt, nur wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte, selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten und somit nicht auf dieselbe Weise sündigten wie Adam. Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias, als Gegenbild gegenüber, Römer 5, 12-14. Beachte, dass der Tod von Adam bis Mose herrschte, sogar über diejenigen, die nicht gesündigt hatten. Etwa 2500 Jahre lang gab es einen unaufhaltsamen Einfluss des Todes aufgrund der Verbindung zu Adam. Menschen, die alles richtig gemacht hatten, wurden trotzdem vom Tod heimgesucht. Warum war das so? Dieser Einfluss beruhte nicht auf ihren Werken, sondern auf ihrer Verbindung. Aufgrund ihrer Verbindung zu Adam beeinflusste der Tod ihr Leben. Man könnte das Beispiel eines Stromkabels verwenden. Der Strom, der durch das Kabel fließt, hat nichts mit der Farbe, der Länge oder der Makeart des Kabels zu tun, er hat nichts damit zu tun, ob es in der Hand gehalten wird, bewegt wird oder auf dem Boden liegt. Das Einzige, was zählt, ist, ob das Kabel in die Steckdose eingesteckt ist. In der Zeit, als Mose die Israeliten anführte, schloss Gott einen Bund mit ihnen, der auch Heilung beinhaltete. In unserer Studie über Heilung unter dem alten Bund haben wir festgestellt, dass Krankheit immer geschehen konnte, wenn die Israeliten Gott nicht gehorchten. Sie glichen einem Stromkabel, das in die Steckdose gesteckt wurde, aber man könnte sagen, dass aufgrund ihres Bundes mit Gott der Sicherungsautomat, Leitungsschutzschalter, eingeschaltet wurde. Genau wie der Strom, der in ein Haus kommt, zunächst zum Hauptsicherungsautomaten fließt und, falls dieser eingeschaltet ist, zur Steckdose fließt, aber bei abgeschaltetem Sicherungsautomat gestoppt wird, kann der Strom wieder zur Steckdose fließen, sobald der Sicherungsautomat wieder eingeschaltet wird. Der alte Bund sah im Wesentlichen so aus: Du bist an die Steckdose angeschlossen und solange du dich von der Sünde fernhältst, bleibt der Sicherungsautomat eingeschaltet. Wenn mit dem Fehltritt des einen der Tod regierte durch den Binnen, um wie viel mehr werden dann alle, die die Fülle der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, im Leben regieren durch den einen, Jesus den Messias. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen als Sündige dastanden, so werden ja auch durch den Gehorsam des einen die vielen als Gerechte dastehen. Das Gesetz kam noch dazu, damit die Übertretung zunimmt. Aber wenn die Sünde auch zunimmt, so übersteigt der Überfluss der Gnade sie noch weit, wie also die Sünde regiert mit dem Tod, so soll auch die Gnade regieren durch die Gerechtigkeit, von Gott, zum ewigen Leben durch Jesus den Messias, unseren Herrn, Römer 5, 17-21. Deshalb war das Kommen Jesu so wichtig, er kam, um unsere Verbindung zu ändern. Durch Adams Sünde war jeder Mensch mit der Sünde verbunden, was zu einem Todesstrom führte, Jesus kam, um uns mit der Gnade zu verbinden, damit das Leben fließen kann. Wegen der Sünde hatte die Menschheit die Gerechtigkeit verloren und deshalb gab es einen Strom des Todes, Jesus kam, um uns gerecht zu machen, damit das Leben Gottes ewig fließen konnte. Jesus hat uns mit der Gerechtigkeit verbunden, damit Gnade und Leben fließen können. Hast du jemals einen Ungläubigen gesehen, der glaubt, dass er krank werden soll? Denk mal darüber nach. Wo hast du jemals einen Ungläubigen gesehen, der herumgeht und glaubt, dass er eine Krankheit bekommt? Er muss nicht daran glauben, weil er bereits mit dem Strom des Todes verbunden ist. Warum sollte ein Gläubiger, der mit einem Strom des Lebens verbunden ist, glauben müssen, um Heilung zu empfangen? Du musst nicht glauben, um das zu empfangen, was du schon hast. Ungläubige haben einen Strom des Todes, Gerechte haben einen Strom des Lebens. In Wirklichkeit muss der Gerechte nicht glauben, um Heilung zu erhalten, der Gerechte müsste glauben, um krank zu werden. Warum? Du brauchst nur dann glauben, wenn du das erhalten willst, was du nicht hast. Das wissen wir, dass unser alter Mensch mit hingerichtet wurde am Kreuz, damit der Mensch der Sünde abgeschafft wird, so dass wir nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Wer gestorben ist, ist nämlich freigesprochen von der Sünde. Wofür er also gestorben ist, für die Sünde ist er gestorben, ein für allemal. Wofür er lebt für Gott, Römer 6, 6-7-10. Beachte, dass wir nicht länger Sklaven der Sünde sind, weil wir für sie tot sind. Wenn du für die Sünde tot bist, dann bist du auch für die Krankheit tot. Wie ist das möglich? Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Sünde Adams und die Krankheit in der Welt in direktem Zusammenhang stehen. Die Sünde ist es, die den Fluch in die Welt gebracht hat. Wenn du 5. Mose 28 liest, wo Gott den Fluch des Gesetzes beschreibt, wirst du feststellen, dass sich ein Großteil des Fluches um Krankheit dreht. In 5. Mose 28, 27-28 ist zum Beispiel die Rede davon, dass man verflucht ist mit Geschwüren, wie sie die Ägypter bekamen, mit Beulen, Ausschlag und Krätze, mit Wahnsinn, Verblendung und geistiger Verwirrung. Dies ist nur eine von vielen Bibelstellen, in denen Gott den Israeliten die Folgen des Fluchs, der aus der Sünde resultiert, erklärt. Im Grunde genommen ist Sünde die Wurzel des Problems und Krankheit ein Nebenprodukt. Ich sage es so, die Sünde ist die Wurzel, die Krankheit ist die Frucht. Als wir mit Christus eins wurden, hat Gott nicht nur den alten Sicherungsautomaten abgeschaltet, damit die Krankheit nicht mehr fließen konnte, sondern er hat den Stecker aus der Steckdose des Todes gezogen, damit dieser nicht mehr fließen konnte. Jesus hat deine Verbindung geändert. Gott hat deine Position vom Sklaven zum Herrn geändert. Wenn du nicht länger ein Sklave der Sünde bist, bist du ein Herr über sie. Wenn ich für die Sünde tot bin, dann bin ich auch für die Krankheit tot. Als neue Schöpfung in Christus bin ich jetzt der Herr und kann wählen, ob ich mit dem Leben oder mit dem Tod verbunden bleibe. In Lukas 5 finden wir die Geschichte von dem gelähmten Mann, der durch das Dach gelassen wurde. In dieser Geschichte setzt Jesus Vergebung und Heilung gleich. Als er an einem jener Tage lehrte, da saßen auch Pharisäer und Gesetzeslehrer dabei, die aus allen Dörfern Galiläas gekommen waren, auch aus Judäa und Jerusalem. Und Kraft des Herrn war da, so dass er heilte. Da brachten Männer auf einer Liege einen Menschen, der gelähmt war. Sie wollten ihn hineinbringen und vor ihn hinlegen. Weil sie aber keine Möglichkeit fanden, ihn durch die Menschenmenge hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach und ließen den Gelähmten mit der Liege durch die Dachziegel hinab, in die Mitte vor Jesus. Er sah ihren Glauben und sagte: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Die Theologen und die Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen: Wer ist der, dass er Lästerungen spricht? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Jesus erkannte aber ihre Gedanken klar und antwortete ihnen: Was für Gedanken macht ihr euch in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh? Ihr sollt aber wissen, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Dann sagte er dem Gelähmten: Dir sage ich, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause, Lk 5, 17-24. Hier kommt ein gelähmter Mann zu Jesus und bittet ihn um Heilung. Anstatt sich mit der Krankheit zu befassen, sagt Jesus dem Mann, dass ihm vergeben ist. Das scheint seltsam zu sein, wenn man einem Mann, der Heilung braucht, das sagt. Beachte jedoch, dass Jesus Vergebung und Heilung gleichsetzt. Das israelitische Volk verstand, dass nach seinem Bund, wenn man die Stände fernhält, auch die Krankheit ferngehalten wird. Als Jesus sagte, dir ist vergeben, sagte er ihm in Wirklichkeit, dass er geheilt war. Und warum? Im Grunde könnte man sagen, dass, wenn man die Sünde beseitigt, auch die Krankheit beseitigt wird. Man könnte sogar sagen, dass die Art und Weise, wie man mit dem Thema Vergebung umgeht, auch mit dem Thema Heilung umgeht. Deshalb sehen wir in der Bibel so oft die Beziehung zwischen Sünde und Krankheit, wo man das eine sieht, sieht man oft auch das andere. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz, und durch seine Striemen sind wir geheilt, Jes 53, 4-5. Der Prophet Jesaja sah etwa 700 Jahre in die Zukunft und in die geistliche Dimension dessen, was mit Jesus geschah, beachte, dass er sagt, dass Jesus aufgrund unserer Schuld gequält und aufgrund unserer Sünde verwundet wurde, Jesus hat die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen, vergiss nicht, dass die Sünde die Wurzel des Problems war, Jesus starb mit unseren Sünden. In 2. Korinther 5,12 heißt es, dass Jesus, der keine Sünde kannte, zur Sünde wurde, und 700 Jahre zuvor sah der Prophet Jesaja im Geist, wie dies geschah, aber beachte die Auswirkungen des Sehen, dass Jesus unsere Sünde auf sich nahm, die Strafe für unseren Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen sind wir geheilt. Das Wort Frieden ist das hebräische Wort Shalom, das Vollständigkeit, Unversehrtheit, Wohlergehen, Frieden, Gesundheit und Wohlstand bedeutet. Als Jesus die Strafe für unsere Sünde auf sich nahm, hat er auch alle Folgen der Sünde auf sich genommen, einschließlich der Krankheit. Deshalb heißt es in der Bibel, durch seine Striemen sind wir geheilt. Verstehst du das? Jesus hat die Ursache, die Sünde, beseitigt, damit das Problem, die Krankheit, nie wieder ein Problem sein würde. Doch Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Jes 53,10. Jesaja fährt in Vers 10 fort, um uns zu zeigen, dass Gott derjenige ist, der das Urteil über Jesus gesprochen hat. Als Eltern fällt es uns schwer, dies zu lesen, aber du musst es aus der Sicht der Erlösung betrachten und letztendlich sehen, wie sehr Gott dich wirklich liebt. Es gefiel Gott, ihn zu zerschlagen und leiden zu lassen. Das hebräische Wort für zerschlagen ist Daka und bedeutet zermalmen. Das hebräische Wort für leiden ist Kala und bedeutet krank machen. Im Wesentlichen wiederholt Jesaja 53,10, was wir in Jesaja 53,5 gesehen haben, Gott machte Jesus zum Opfer für unsere Sünde, und die Folge war, dass Jesus auch zur Krankheit wurde. Es gefiel Gott, dass dies geschah. Und warum? Weil Jesus dies für dich und mich getan hat. Jesus hat die Ursache des Problems beseitigt, indem er für sie gestorben ist. Überall in der Heiligen Schrift tauchen Sünde und Krankheit gemeinsam auf. Wenn das Problem der Sünde angegangen wird, wird auch das Problem der Krankheit angegangen. Als Jesus den gelähmten Mann ansah, kümmerte er sich um die Ursache des Problems, er verband Sünde und Krankheit zu einem Paket. Die Sünde Adams war es, die Krankheit und Seuchen auf die Erde brachte. Die Sünde ist die Wurzel, die Krankheit ist eine Frucht. Wenn du die Ursache des Problems entfernst, entfernst du auch das Nebenprodukt des Problems. Preise den Herrn, meine Seele, ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten, PS 103, 1-3. Wenn Vergebung kommt, kommt auch Heilung. Wenn die Sünde beseitigt wird, wird auch die Krankheit beseitigt. Ohne der Schrift etwas hinzuzufügen oder etwas wegzunehmen, könntest du überall dort, wo du das Wort Sünde siehst, es durch Krankheit ersetzen. Lies Römer 6 also ein bisschen anders. Denn wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt wurde, damit der Leib der Krankheit weggelahnt wird und wir nicht länger Sklaven der Krankheit sind. Denn wer gestorben ist, der ist von der Krankheit befreit. Denn den Tod, den er gestorben ist er ein für alle Mal der Krankheit gestorben, das Leben aber, das er lebt, lebt er für Gott. Römer 6, 6-17 Formulierung des Autors. So wie Jesus dich von der Sünde befreit hat, hat er dich auch von der Krankheit befreit. Genauso wie du für die Sünde tot bist, bist du auch für die Krankheit tot. Wie ist das möglich? Weil du, wenn du die Wurzel entfernst, auch die Frucht entfernst. Wenn du dich von der Ursache der Sünde trennst, kann der Strom der Krankheit nicht mehr in dich hineinfließen. Das Gesetz des Geistes des Lebens im Messias Jesus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, Römer 8,2. In Christus bin ich frei von Sünde. Es gibt ein neues Gesetz, nach dem ich lebe, und das ist das Gesetz des Himmels, das Leben. Womit ich verbunden war, bin ich nicht mehr verbunden. Das Gesetz, das über mich herrschte, herrscht nicht mehr über mich. Weißt du, warum? Weil das Gesetz der Sünde und des Todes das Gesetz des Reiches der Welt ist. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus ist das Gesetz des Reiches Gottes. Ich lebe aus einem anderen Reich heraus, während ich durch diese Welt gehe, ich bin vom Fluch des Gesetzes und allen Forderungen, die an mich gestellt wurden, erlöst worden, es galt 3,13. Weil ich frei von der Sünde bin, bin ich auch wirklich frei von den Nebenprodukten der Sünde, zu denen auch Krankheit gehört. Wir sehen diese Wahrheit auch in einer der bekanntesten Heilungsstellen der Bibel. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, 1 Petrus 2,24 REÜ. Beachte, dass es zur Heilung führt, wenn wir der Sünde sterben. Gerechtigkeit ist jetzt die Wurzel, und Heilung ist die Frucht, wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter annimmst, stirbst du der Sünde, bekommst alle deine Sünden vergeben und wirst eine neue Schöpfung, du wirst die Gerechtigkeit Gottes in Christus, siehe 2 Kor 5,21. Das bedeutet im Wesentlichen, dass du an eine neue Verbindung angeschlossen wirst, die einen neuen Strom hat. Du wirst mit der Quelle des Lebens verbunden, so dass alles, was in Jesus fließt, auch in dir fließt. Solange sie unter dem alten Bund das taten, was ihnen aufgetragen worden war, schaltete Gott den Sicherungsautomaten ab, damit die Krankheit nicht durch die Verbindung fließen konnte. Im neuen Bund hat Gott den Stecker komplett herausgezogen. Im alten Bund verhinderte Gott, dass die Krankheit ausbricht, im neuen Bund hat er den Stecker gezogen. Geliebte, der alte Bund hat dafür gesorgt, dass die Israeliten nie wieder krank werden mussten, aber dies beruhte auf ihren Werken. Der neue Bund hat dafür gesorgt, dass du nie wieder krank werden musst, aber er basiert nicht auf deinen Werken, sondern auf den Werken Jesu. Jesus ist für die Sünde gestorben, und weil du mit ihm vereint bist, bist auch du für die Sünde gestorben. Wofür Jesus gestorben ist, dafür bist auch du gestorben. Heute wird oft eine Heilungsbotschaft verkündet, welche die Gläubigen nicht wirklich von der Krankheit befreit, sie ist lediglich eine gute Nachricht für den Fall, dass du krank wirst, man lehrt dich, was du tun sollst, wenn du krank wirst, aber das ist nicht das Evangelium von Jesus. Das Evangelium von Jesus ist einfach, du wirst nie krank sein, weil du für die Krankheit tot bist. Das Evangelium von Jesus ist nicht nur eine Krankenversicherung, sondern ein Programm zur Vorbeugung von Krankheiten. Die moderne Lehre über Heilung gibt dir all die Schritte, Schlüssel, 1 bis 2 bis 3 S und ABCS vor, wie du deine Heilung empfangen kannst, aber ist es nicht interessant, dass du im neuen Bund nirgends eine Lehre darüber findest, wie du deine Heilung empfangen kannst. Das Einzige, was dem nahe kommt, findet sich in Jakobus 5, 14 bis 16, wo der Apostel Jakobus den Gemeindeleitern Anweisungen gibt, wie sie Christen, die sich in einer schwierigen gesundheitlichen Situation befinden, Heilung bringen können. Darauf werden wir in Kapitel 23 noch genauer eingehen. Aber was all die Lehren angeht, die wir heute darüber hören, wie man seine Heilung empfängt, sollte man da nicht im Neuen Testament etwas darüber lesen können. Doch anstatt uns zu sagen, was wir empfangen müssen, wird uns im Neuen Testament immer wieder gesagt, was wir bereits haben. Warum solltest du etwas empfangen müssen, was dir bereits gegeben wurde? Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, 1 Petrus 2,24. Beachte, dass Heilung ein Nebenprodukt dessen ist, was du bist, gerecht. Gerechtigkeit ist nicht etwas, das du zu erreichen versuchst, Gerechtigkeit ist das, was du bist. Gerecht zu sein, ist deine Identität. Das gleiche gilt für die Nebenprodukte. Der Apostel Petrus sagt dir nicht, was du erreichen sollst, sondern wer du bist, geheilt. Wir müssen Gottes Sprache der Heilung verstehen. Als Gott dich unter dem neuen Bund geheilt hat, ging es nicht um die Heilung deines Körpers, sondern um die Trennung von der Verbindung mit der Sünde, damit das Leben fließen konnte und du nie wieder krank würdest. Viel zu lange haben wir uns in der Verteidigung gesehen als diejenigen, die immer versuchen, den Ball zu bekommen, aber Jesus hat dich nicht in die Verteidigung, sondern in die Offensive geschickt, Jesus hat dir den Ball gegeben. Wir haben das Evangelium der Heilung als eine Verheißung Jesu angesehen, dass er uns heilen wird, wenn wir krank werden, aber das ist nicht das Evangelium der Heilung. Das Evangelium der Heilung lautet, du wirst nie wieder krank sein. Natürlich, wenn jemand krank ist, wissen wir, dass Jesus der Heiler ist, aber wir haben den Standard von ihm als Heiler SA gesenkt, dass er nur derjenige ist, der die Probleme heilt, aber nicht der, der die Ursache geheilt hat. Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben. Wir sind mit ihm verbunden. Was in Jesus fließt, fließt jetzt in uns, wenn es nicht in Jesus fließt, soll es auch nicht in uns fließen. Erinnere dich an 2. Mose, wo Gott offenbarte, dass er Jahwe ist. Ich stelle dir eine Frage, hat Gott ihre Körper geheilt oder die Ursache des Problems? Ja, genau. Gott hat das Wasser geheilt. Er hat nicht nur das Problem geheilt, sondern auch die Ursache des Problems. Er hatte ihre Körper bereits in der Nacht des Passafestes geheilt. Durch ihre Errettung aus der Sklaverei wurden sie körperlich und finanziell vollständig befreit. Im neuen Bund hat Gott dasselbe für uns getan. Er hat nicht nur unseren Körper geheilt und gesagt, durch seine Striemen seid ihr geheilt, nein. Es geht um weit mehr als die Heilung unseres Körpers, Jesus hat uns von der Ursache der Krankheit befreit, und deshalb sieht Gott dich als geheilt an. Unter dem neuen Bund hat Gott sich um die Ursache der Krankheit gekümmert, die sündige Natur, als du gerecht wurdest, wurde das Sündenproblem und damit auch das Krankheitsproblem ausgelöscht. Wenn die Sündennatur beseitigt ist, ist auch die Krankheitsnatur beseitigt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz, und durch seine Striemen sind wir geheilt, Jes 53, 5. Sieh dir an, was Jesaja gesehen hat. Dadurch, dass Jesus unsere Sünden auf sich nahm, kam Heilung hervor. Wenn die Ursache beseitigt wird, wird auch das Nebenprodukt beseitigt. Die Gerechtigkeit brachte Heilung hervor. Als du deine Sündennatur verloren hast, hast du auch deine Krankheitsnatur verloren. Wie das? Du hast die Natur Gottes angenommen. Deshalb spricht der Apostel Paulus nie ausdrücklich über das Empfangen von Heilung unter dem neuen Bund, obwohl er darauf eingeht, warum Christen krank werden, wir werden uns das in Kapitel 23 genauer ansehen. Gott hat uns von der Verbindung mit dem Tod getrennt und uns mit dem Leben verbunden. Warum solltest du etwas empfangen müssen, was dir bereits gegeben wurde? Erstens verstand das jüdische Volk, dass ihr Bund bereits Heilung beinhaltete und wir in Christus einen noch besseren Bund bekommen. Zweitens war die Heilung in der Errettung enthalten. In Psalm 91,16 steht, ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Ein langes, zufriedenes, gesundes Leben war Teil des Errettungspakets. Warum? Weil die Errettung dich vom Fluch befreit. Die Vergebung, Gerechtigkeit, hat dich mit dem Heilungsstrom verbunden. Die Errettung trennte dich vom Strom des geistlichen Todes, der Krankheit und Seuchen hervorbringt. Der Apostel Paulus sagt dir nicht, wie du deine Heilung empfangen kannst, sondern er sagt dir, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, Kol 2,6. Paulus sagt dir nicht, dass du empfangen sollst, sondern dass du aus dem heraus leben sollst, was du bereits empfangen hast. Als du eine neue Schöpfung wurdest, begann ein neues Leben, ein Leben, in dem du nie wieder krank sein musst.